Szene 28 von Faust. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Faust, der Tragödie erster Teil, von Johann Wolfgang von Goethe. Szene 28. Kerker. Faust mit einem Bandschlüssel und einer Lampe vor einem eisernen Türchen. Mich fasst ein längst entwohnter Schauer. Der Menschheit ganzer Jammer fasst mich an. Hier wohnt sie, hinter dieser feuchten Mauer, und ihr Verbrechen war ein guter Wahn. Du zauderst, zu ihr zu gehen? Du fürchtest, sie wiederzusehen? Fort! Dein Zagen zögert den Tod heran. Er ergreift das Schloss. Es singt inwendig. Meine Mutter, die Uhr, die mich umgebracht hat. Mein Vater, der Schelm, der mich gegessen hat. Mein Schwesterlein klein, hub auf die Bein. An einem kühlen Ort, da wart ich ein schönes Waldvögelein. Fliege fort, fliege fort. Faust aufschließend. Sie ahnet nicht, dass der Geliebte lauscht, die Ketten klirren hört, das Stroh, das rauscht. Er tritt ein. Margarete, sich auf dem Lager verbergend. Weh, weh, sie kommen, bitterer Tod. Faust leise. Still, still, ich komme, dich zu befreien. Margarete, sich vor ihn hinwälzend. Bist du ein Mensch, so fühle meine Not. Du wirst die Wächter aus dem Schlafe schreien. Er fasst die Ketten, sie aufzuschließen. Margarete auf den Knien. Wer hat dir, Henker, diese Macht über mich gegeben? Du holst mich schon um Mitternacht. Erbarme dich und lass mich leben. Ist's morgen früh nicht zeitig genug? Sie steht auf. Bin ich doch noch so jung, und soll schon sterben. Schön war ich auch, und das war mein Verderben. Nah war der Freund, nun ist er weit. Zerrissen liegt der Kranz, die Blumen zerstreut. Fasse mich nicht so gewaltsam an, schone mich, was hab ich dir getan? Lass mich nicht vergebens flehen, hab ich dich doch mein Tage nicht gesehen. Werd ich den Jammer überstehen? Ich bin nun ganz in deiner Macht, lass mich nur erst das Kind noch tränken. Ich herzte es diese ganze Nacht. Sie nahmen mir's, um mich zu kränken, und sagen nun, ich hätte es umgebracht. Und niemals werd ich wieder froh. Sie singen Lieder auf mich, es ist bös von den Leuten. Ein altes Märchen endigt so. Wer heißt sie's deuten? Faust wirft sich nieder. Ein Liebender liegt dir zu Füßen, die Jammerknechtschaft aufzuschließen. Margarete wirft sich zu ihm. O, lass uns knien, die Heiligen anzurufen. Sieh, unter diesen Stufen, unter der Schwelle, siedet die Hölle. Der Böse mit furchtbarem Grimme macht ein Getöse. Faust laut. Gretchen, Gretchen! Margarete aufmerksam. Das war des Freundes Stimme. Sie springt auf. Die Ketten fallen ab. Wo ist er? Ich hab ihn rufen hören. Ich bin frei, mir soll niemand wehren. An seinen Hals will ich fliegen, an seinem Busen liegen. Er rief Gretchen, er stand auf der Schwelle, mitten durchs Heulen und Klappen der Hölle, durch den grimmigen, teuflischen Hohn, erkannt ich den süßen, den liebenden Ton. Ich bin's! Du bist's, o sag es noch einmal! Ihn fassend. Er ist's, wohin ist alle Qual? Wohin die Angst des Kerkers, der Ketten? Du bist's, kommst mich zu retten, ich bin gerettet. Schon ist die Straße wieder da, auf der ich dich zum ersten Male sah, und der heitere Garten, wo ich und Marthe deiner warten. Faust fortstrebend. Komm mit, komm mit! O weile, weile ich doch so gern, wo du weilest. Liebkosend. Eile! Wenn du nicht eilest, werden wir's teuer büßen müssen. Wie? Du kannst mich nicht mehr küssen? Mein Freund, so kurz von mir entfernt, und hast's Küssen verlernt? Warum wird mir an deinem Halse so bang, wenn sonst von deinen Worten, deinen Blicken ein ganzer Himmel mich überdrang und du mich küsstest, als wolltest du mich ersticken? Küsse mich, sonst küss ich dich. Sie umfasst ihn. O weh, deine Lippen sind so kalt, sind stumm. Wo ist dein Lieben geblieben? Wer brachte mich drum? Sie wendet sich von ihm. Komm, folge mir, Liebchen, fasse Mut. Ich herze dich mit tausendfacher Glut. Nur folge mir, ich bitte dich nur dies. Margarete zu ihm gewendet. Und bist du's denn? Und bist du's auch gewiss? Ich bin's. Komm mit. Du machst die Fesseln los, nimmst wieder mich in deinen Schoß. Wie kommt es, dass du dich vor mir nicht scheust? Und weißt du denn, mein Freund, wen du befreist? Komm, komm, schon weicht die tiefe Nacht. Meine Mutter habe ich umgebracht, mein Kind habe ich ertränkt. War es nicht dir und mir geschenkt? Dir auch. Du bist's, ich glaub es kaum. Gib deine Hand, es ist ein Traum. Deine liebe Hand, ach, aber sie ist feucht. Wische sie ab, wie mich deucht, ist Blut dran. Ach Gott, was hast du getan? Stecke den Degen ein, ich bitte dich drum. Lass das Vergangene vergangen sein. Du bringst mich um. Nein, du musst übrig bleiben. Ich will dir die Gräber beschreiben. Für die musst du sorgen, gleich morgen. Der Mutter den besten Platz geben, meinen Bruder sogleich daneben, mich ein wenig beiseit, nur nicht gar zu weit, und das Kleine mir an die rechte Brust. Niemand wird sonst bei mir liegen. Mich an deine Seite zu schmiegen, das war ein süßes, ein holdes Glück. Aber es will mir nicht mehr gelingen. Mir ist's, als müsste ich mich zu dir zwingen, als stießest du mich von dir zurück. Und doch bist du's und blickst so gut, so fromm. Fühlst du, dass ich es bin, so komm. Da hinaus? Ins Freie. Ist das Grab draußen, lauert der Tod, so komm. Von hier ins ewige Ruhebett und weiter keinen Schritt. Du gehst nun fort? O Heinrich, könnt ich mit? Du kannst, so wolle nur. Die Tür steht offen. Ich darf nicht fort, für mich ist nichts zu hoffen. Was hilft es fliehen, sie lauern doch mir auf. Es ist so elend, betteln zu müssen, und noch dazu mit bösem Gewissen. Es ist so elend, in der Fremde schweifen, und sie werden mich doch ergreifen. Ich bleibe bei dir. Geschwind, geschwind, rette dein armes Kind, fort, immer den Weg am Bach hinauf, über den Steg, in den Wald hinein, links, wo die Planke steht, im Teich, fass es nur gleich, es will sich heben, es zappelt noch, rette, rette! Besinne dich doch, nur einen Schritt, so bist du frei! Wären wir nur den Berg vorbei, da sitzt meine Mutter auf einem Stein, es fasst mich kalt beim Schopfe. Da sitzt meine Mutter auf einem Stein und wackelt mit dem Kopfe. Sie winkt nicht, sie nickt nicht, der Kopf ist ihr schwer. Sie schlief so lange, sie wacht nicht mehr. Sie schlief, damit wir uns freuten. Es waren glückliche Zeiten. Hilft hier kein Flehen, hilft kein Sagen, so wag ich's, dich hinwegzutragen. Lass mich, nein, ich leide keine Gewalt. Fasse mich nicht so mörderisch an. Sonst habe ich dir ja alles zu lieb getan. Der Tag graut, Liebchen, Liebchen. Tag, ja, es wird Tag, der letzte Tag dringt herein. Mein Hochzeittag sollte es sein. Sag niemand, dass du schon bei Gretchen warst. Weh meinem Kranze, es ist eben geschehen. Wir werden uns wiedersehen, aber nicht beim Tanze. Die Menge drängt sich, man hört sie nicht. Der Platz, die Gassen, können sie nicht fassen. Die Glocke ruft, das Stäbchen bricht, wie sie mich binden und packen. Zum Blutstuhl bin ich schon entrückt, schon zuckt nach jedem Nacken die Schärfe, die nach meinem zückt. Stumm liegt die Welt wie das Grab. O wär ich nie geboren! Mephistopheles erscheint draußen. Auf, oder ihr seid verloren! Unnützes Zagen, Zaudern, Plaudern, meine Pferde schaudern, der Morgen dämmert auf! Was steigt aus dem Boden herauf? Der! Der, schick ihn fort! Was will der an dem heiligen Ort? Er will mich! Du sollst leben! Gericht Gottes, dir habe ich mich übergeben. Mephistopheles zu Faust. Komm, komm, ich lasse dich mit ihr im Stich. Dein bin ich, Vater, rette mich. Ihr Engel, ihr heiligen Scharen, lagert euch umher, mich zu bewahren. Heinrich, mir graut's vor dir. Sie ist gerichtet. Stimme von oben. Ist gerettet. Mephistopheles zu Faust. Hör zu mir. Verschwindet mit Faust. Stimme von innen verhallend. Heinrich, Heinrich. Ende der 28. Szene. Ende von Faust, der Tragödie erster Teil, von Johann Wolfgang von Goethe.